schlafe nicht genug. Ich werfe meine Träume mit den Schatten an die Wand. Ich schlafe nicht genug, ich schlafe nicht genug. Wolken ziehen wie wilde Pferde übers Meer und an meinen Verstand. Ein Handkuss in der Sommernacht, ein Hirntabu im Müll. Die Wahl, die ohne Reue weht, hat noch kein Mensch gesehen. Ich suche meine Kinder unter Trümmern aus Acryl. Was ihrem Zauberkreis die Energien zog, war eine Landkarte, die lohnt. Ich schlafe nicht genug, ich schlafe nicht genug. Ich lasse Träume unbetäumt wie unberührten Schnee. Ich schlafe nicht genug, ich schlafe nicht genug. Ich schleudere Gebete voller Stürme in die spiegelglatte See. Ein Silbernetz aus Eigenliebe, Fesseln ohne Licht. Ich gebe einen Ei zurück und breche meine Bahn. Ein Kind schirmt seinen Kummer ab, erstattet mir Bericht. Was seinem Troubadour tiefer und laute brach, war eine Fee, die ihn bestach. Ich schlafe nicht genug, ich schlafe nicht genug. Ich werfe meine Träume mit den Schatten an die Wand. Ich schlafe nicht genug, ich schlafe nicht genug. Wolken ziehen wie wilde Pferde übers Meer und an meinen Verstand. Ich schlafe nicht genug, ich schlafe nicht genug. Ich schlafe nicht genug, ich schlafe nicht genug.